Ja, schönen guten Abend zu den Netzgesprächen, dem Podcast, wo mir irgendwie immer die Nummer fehlt, weil ich nicht nachgucke. Ich glaube 35 oder so, ne? Oh, das kann sein, ne? Ja, schönen guten Abend. Ich wollte halt unbedingt sagen, der Podcast, dem die Frauen vertrauen. Aber das, die Referenz kennt wahrscheinlich jetzt auch niemand insofern. Doch, das ist, Dr. irgendwas, oder? Ja, genau, Dr. Stefan Frank, der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Da gibt's doch auch so einen Film, Dr. Fabian, der Arzt, wie hieß der denn? Jetzt pack mich schon wieder deinen XXX-Titel aus. Ich google das mal, weil der war ganz cool. Du sollst doch nicht im Hintergrund googeln. Inzwischen kann ich das ja, jetzt habe ich das gelernt. Hier, die Frau, die an Dr. Fabian zweifelte, heißt der Film. Da könnten ja Netzgespräche der Podcast, an dem die Frauen zweifeln. Ja, oder dem die Frauen vertrauen. Ja, müssen wir mal gucken, ne? Also Kirmesgesicht kennt sich auf jeden Fall in der deutschen Vorabendlandschaft aus. Film, Fernsehen, TV-Dings hier, Vorabendgedöns. Was ist ein aktuelles TV-Vorabendgedöns? Da kenne ich mich ja gar nicht mehr aus. So. Aktuelles TV-Vorabendgedöns ist Gottschalk Live, das, wie ich vorhin gelernt habe, abgesetzt wird. Ja, das habe ich auf Twitter gelesen. Irgendwie, aber das ist ja nicht Vorabend, oder? So Vorabend ist für mich gute Zeiten, schlechte Zeiten. Das kam früher, als ich klein war. Ich glaube, das kommt immer noch. Also für mich ist Vorabend alles vor der 20 Uhr Tagesschau. Und das ist auch Gottschalk. Und auch GZSZ, ja. Gottschalk? Echt? Ist das so? Ich dachte, das ist das ist Jauch, der so abends getalkt hat. Was hat denn der Gottschalk gemacht? Der hat mal Wetten, das gemacht und hat dann was anderes gemacht. Wir haben da auch schon mal drüber gequatscht, aber da ich das nicht geguckt habe, ist mir das gerade nicht präsent. Genau, Gottschalk hat mal Wetten, das gemacht, das ist vollkommen richtig. Und die Supernasen. Die Supernasen, genau. Das war noch vor Wetten, das. Und dann hat sich jemand bös verletzt und dann hat er keine Lust mehr gehabt, hat aufgehört und jetzt macht es der Markus Lanz und der Gottschalk hat bis zum Juni oder so noch eine Vorabendsendung, in der er mit langweiligen Gästen rumtalkt. Das Konzept ist gar nicht mal so schlecht, aber die Gäste sind so grottig. Das sind so diese typischen langweiligen Couchgäste von Wetten, dass Uwe Ochsenknecht zum 100.000. Mal, Barbara Schöneberger zum 100.000. Mal. So diese ganzen Nasen, die du sowieso ständig siehst und die du einfach nicht mehr hören kannst, die auch nichts zu sagen haben. Ist das denn so eine neue Sendung oder ein neues, keine Ahnung, nee, der Ochsenknecht hat ja auch nichts Neues mehr. Deswegen ist mir das irgendwie auch nie hängen geblieben. Mir war halt irgendwie, ja, ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist irgendwie so eine Spätabendsendung, so jauchmäßig oder wie diese ganzen NDR-Talkshows oder sowas. Aber so Vorabendprogramm, ich weiß nicht, ob das aus der guten Zeiten, schlechte Zeiten kenne ich da gar nichts. Ja, hast du das mal geguckt? Nicht wirklich. Also ich glaube nicht, dass ich mal eine ganze Folge am Stück geguckt habe. Ich habe da mal reingesappt irgendwann und schnell wieder rausgesappt. Vielleicht bin ich da mal maximal 5 Minuten hängen geblieben, aber ja, ich kenne mich da jetzt nicht aus. Das ist halt dieses typische Serie, also nicht dieses Serien, aber dieses, was ich an deutschen Produktionen nicht leiden kann. Es sieht halt erstmal alles aus wie mit billigen Videokameras gefilmt, so ja, das stimmt. Ultra schlecht belichtet und über die schauspielerischen Qualitäten braucht man da, glaube ich, nicht zu reden. Ja, ich will ja gar nicht sagen, dass die vielleicht alle so super schlechte Schauspieler sind, aber du hast da einfach keine Bühne. Du hast da diese, ich glaube, die Serien sind auch gar nicht so gemacht, dass du da irgendwie Mods die schauspielerische Leistung bringen musst. Das ist einfach nur kurzweiliger Krempel, keine Ahnung. Was irgendwie gibt's noch so ein irgendwas in Berlin. Verliebt in Berlin. Nee, das war ja auch noch als das ist ja auch schon wieder ewig her. Das ist jetzt gerade irgendwie aktuell. Ich habe heute so ein Radio-Talk-Ding gehört, was aus irgendeinem Gefängnis in Sachsen so eine Sendung gemacht hat, auch so eine Talk-Sendung, wo du anrufen konntest, und da waren halt so drei, also es war so ein Jugendknast, genau. Und da saßen halt so drei Jugendknackis in der Sendung und so ein Moderator, und du konntest halt anrufen, irgendwie Fragen stellen, und das Thema war halt Alter, hauptsächlich Knast, ne? Und also wie bei uns, wir sitzen auch im Knast und machen dann da Podcast. Ja, genau. Und da habe ich erfahren, dass irgendwie Sachsen die einzige, das einzige Bundesland ist, wo du als Jugendknasti keinen Fernseher in deinem Zimmer haben darfst, sondern nur außerhalb in so Gemeinschaftsräumen, wo du halt, wenn du außerhalb der Schlusszeiten einmal am Tag eine Stunde rumhängst, gleichzeitig noch duschen und kochen musst und da alle immer mit versammelter Mannschaft hocken und dieses irgendwas in Berlin reinfahren, weil die Fernsehprogrammeinigung halt irgendwie ergab, dass die alle das gucken wollen. Abgefahren. Ja. Nicht mal so hinter Gitter in der Frauenknast oder so. Ja, ich denke, das muss halt zeitlich irgendwie anpassen. Ich weiß nicht, ob es da noch irgendwelche Beschränkungen gibt. Ich vermute mal schon, wenn du dir anguckst, dass in den ganzen Flugzeugen die Filme oder Serienfolgen teilweise schon nochmal extra geschnitten werden, dann glaube ich, dass da im Knast die eine oder andere Anforderung vielleicht ein bisschen höher ist. Die Kirmes Gesicht schreibt gerade der Pottknast. Der Live-Pottknast, ja. Das ist nicht schlecht. Ich habe ganz vergessen zu fragen letzte Woche. Christian, du warst ja hier Jojo spielen mit anderen Jojo-Süchtigen. Du hast gar nicht erzählt, wie es war. Ja, nee, das war ganz gut. Ich mache das eher so noch ein bisschen als Meet and Greet und mit den Leuten zu quatschen und rumzuhängen, als da jetzt den ganzen Tag wirklich am Jojo zu hängen und den irgendwie Tricks zu lernen oder sonst was. Sondern halt eher so, ja, mit den coolen Jungs halt ein bisschen rumhängen. Ja, und nebenbei halt irgendwie, ja, Jojo ist da so das Sekundäre gewesen. Aber nee, war ganz cool. War irgendwie in Weimar gewesen, in einer Jugendherberge waren wir. Und das war, relativ nah in der Stadt, so Stadtrand irgendwie, konntest halt hinlatschen. Und, ich weiß nicht, waren so irgendwie um die 30, 40 Leute. Und ja, davon war so ein Drittel in meinem Alter und zwei Drittel ein bisschen jünger. Bisschen weniger als ein Drittel Kiddies, aber mit denen hat man nichts zu tun gehabt. Das hat sich so ein bisschen verlaufen. Und wie viele gleichschenklige Dreiecke hast du aufgespannt mit deinem Jojo? Oh, unzählbare. Oh, okay. Ich muss mal gerade die Tür zumachen, weil irgendwie zieht's. Moment. So, jetzt habt ihr alle gehört, wie sich anhört, wenn eine Tür zugeht. Da bin ich wieder. Ja. Zu dem Knast-Thema irgendwie, da verlinke ich auf jeden Fall nochmal den Podcast. Wer da reinhören will, der hat irgendwie, weil das öffentlich-rechtlich war, noch 7 Tage Zeit, sich das Ding anzuhören, weil es von gestern war. Und dann habe ich im Internet noch so eine coole Fotostrecke gesehen von irgend so einem Typ, der in den USA durch 350 Jugendknäste durchgegangen ist und da halt irgendwie Fotos geschossen hat und halt irgendwie über Flickr oder die Projektwebseite oder sonst was halt alles an Bildern da ist und nicht nur so eine beste Auswahl, sondern hast dann irgendwie 2000 Fotos, die der gemacht hat, als er einmal durchs ganze Land gereist ist. Da habe ich mal so ganz kurz reingeguckt und da werde ich auf jeden Fall irgendwie nochmal die ein oder andere Minute investieren, weil das schon abgefahrene Bilder sind. Mhm. Ja, mach das mal. Und das werde ich auch nochmal in die Shownotes reinwerfen und verlinken. Ja. Ach ja. Ja. Mensch, was sonst so passiert die Woche? Ist irgendwas wirklich Tolles erlebt? Irgendwas Schlimmes vorgefallen? Nee. Bei mir auch nicht, dann wären wir jetzt auch wieder am Ende. Ich überlege gerade, nee, letztes Wochenende habe ich nicht viel gemacht. Da habe ich versucht, mein Heli zum Laufen zu bekommen, aber da es immer noch nicht so richtig geklappt hat, halte ich da so lange meinen Mund, bis ich das wieder hingekriegt habe. Weil ich den Fehler noch nicht eingrenzen kann. So, der dreht und macht alles, aber der hebt nicht ab. Oh. Ja, irgendwas stimmt da noch nicht. Nee. So, die Internet-Recherche bei den Crazy Nerds im Forum ergab, dass irgendwie eine, wie nannten sie es? Eine Freilaufhülse defekt ist. Allerdings, Hast du keine Ahnung, was eine Freilaufhülse ist? Keine Ahnung, was eine Freilaufhülse ist. Inzwischen habe ich die Ahnung. Ich habe jetzt das ganze Ding irgendwie auseinandernehmen müssen, den kompletten Rotorkopf, um an dieses Ding dran zu kommen. Und habe halt gesehen, ja, da ist halt nichts. Vielleicht haben sie mich auch verarscht. Ja, aber sag mal, wie lange hast du jetzt eigentlich schon an dem Heli gesessen, inklusive Reparaturen und so, wie, also in Relation zu der Flugzeit? Also Flugzeit hatte ich ungefähr so 3, 4, 5 Minuten bisher mit dem Großen. So Bastelzeit, effektiv, wenn man die Zeiten zusammenrechnet, kommt das Gleiche vielleicht in Tagen raus. Aber das gehört halt dazu, ne? Ja klar, wenn man das mag. Der Chat. Schönen Gruß vom Jakob, soll ich dir sagen. Ah, sehr schön, ja, den wollten wir auch irgendwie nochmal dazu holen, wenn der mit seiner Japan-Doku-Geschichte durch ist. Genau. Ja, super, genau. Und dann findest du im Internet nur so Freilaufhülsen ohne Bilder und weißt nicht, was du... Nee, das ist alles nix da. Ja, was machst du jetzt? Ja, jetzt muss ich gucken. Ich weiß es nicht. Kannst du nicht Rollen dran machen, dann ist es halt ein Rasenmäher. Nee, da müsste ich noch umdrehen. Ich hänge einfach oben an die Decke und nutze ihn als Ventilator. Jetzt wird es ja wieder Sommer und wird es warm und so und dann kannst du es gebrauchen. Ja. Bestimmt laut, ne? Ja. So ein benzinbetriebener Ventilator. Wir sind übrigens heute die ersten Eichhörnchen wieder über den Weg gelaufen in der Stadt. Das heißt, hellbraune oder dunkelbraune? Ja, diese rötlichen. Ah. Deswegen, wir hatten das Thema ja schon mal, aber du hattest gemeint, du hättest da irgendwie was falsch rum gesagt, oder? Von daher könnten wir das eigentlich nochmal aufrollen, weil das ist schon ewig her. Du hast es falsch rum verstanden, glaube ich. Also um alle Leute nochmal abzuholen, die hier keine regelmäßigen Hörer sind, ist, wir hatten in irgendeinem Podcast schon mal eine Diskussion über Eichhörnchen, wo der Tom mich darüber aufgeklärt hat, dass die hier ansässigen Eichhörnchen eine andere Farbe haben als die Import-Eichhörnchen oder von uns im Fachjargon auch Terrorhörnchen, glaube ich, genannt wurden, weil die eine Art die andere platt macht. Genau, die dunkelbraunen, die sind nämlich importiert. Die Akrohörnchen waren das. Die Terror-Akrohörnchen, genau. Die machen die vertreiben die hellbraunen, also die rotbraunen, die man so kennt, vertreiben die, weil die sind viel aggressiver und deshalb gibt es im Moment eine Tendenz dazu, dass es immer mehr dunkelbraune gibt. Das ist Genozid, das ist Eichhörnchen-Genozid, was da betrieben wird. Ich prangere das an. Ich demonstriere gegen Eichhörnchen, rotbraune Eichhörnchen-Genozid für 300 Euro die Stunde auf demonstrantenmieten.de. Meinst du, von den Eichhörnchen hat sich auch irgendeiner vorher hingesetzt und hat noch so ein Gedicht verfasst, dass er irgendwie mit der Auslöschung des Eichhörnchenvolks nicht einverstanden ist? Das Grashörnchen. Günther Grashörnchen. Grashörnchen. Ach, sind wir schon wieder so politisch unterwegs. Ja, dann senken wir das Niveau. Fühlst du dich alt? Nee, ich gehe jetzt wieder regelmäßig Sport machen. Also ich fühle mich eigentlich so gut wie noch nie in meinem Leben. Okay, dann gucken wir mal, was wir machen können, weil ich habe heute die Liste gefunden. 40 Things That Will Make You Feel Old. Oh Gott. Und da kannst du einiges natürlich nicht machen, weil du die Bilder dazu brauchst. Aber so, du kannst zum Beispiel dann einfach mal so den einen Punkt auffassen und gucken. Die finale Episode der Teletubbies ist 10 Jahre alt. Und da kannst du dir jetzt überlegen, so Teletubbies, ja, als die aufkamen, war das ja irgendwie schon Geschrei. Wenn du dir überlegst, dass dann so die komplette Laufzeit erst nochmal war und dann die, ja, sozusagen die Serie abgesetzt ist, schon seit 10 Jahren. Vielleicht gab es ja nur eine Staffel. Ich weiß es nicht. Was passiert denn in der finalen Teletubbies-Episode? Da steckt derjenige mit dem Stängel oben, den Stängel, in den, der dieses O oben auf dem Kopf hat. Genau. Dann explodiert die letzte Folge wurde auch erst ab 10 Uhr abends gesendet. Aber dann hat die Sonne rechtzeitig das Licht ausgeknipst und dann hast du nichts mehr gesehen. Das wär's doch. Wir werden auch, wir fangen an, so Kinderserien zu entwickeln, ne? Und lassen die halt irgendwie abnehmen, dass die irgendwie laufen und gesendet werden und mit der finalen Staffel sorgst du für so einen Schocker. Da bringst du halt dann so hier die Crazy Gore-Links oder sonst irgendwas rein. Weil du musst ja halt nur das Vertrauen schaffen, dass du nicht mehr zensiert wirst von denen. Genau, das Alien-Style. Aus dem Nichts platzt auf einmal der Teletubby und es kommen irgendwelche Viecher raus und fressen den Rest oder so. Weil in der ersten Folge hat er ja irgendwie einen Kuchen gegessen und der war schlecht. Und das finden sie erst in der letzten Folge raus. Das ist so ein verseuchter Kuchen. Die letzte Folge ist hier Teletubbies Meet Happy Tree Friends. Ja, genau. Mit der Axt das O abgehackt. Oder den Stängel, bevor er ins O konnte. Das war ekelhaft. Ja. Oder so eine andere Sache hier. Kevin von Kevin allein zu Hause ist 30. Ja, hau doch ab. Weißt du, wo ich mich immer alt fühle? Ja? Wenn ich mittlerweile an so Umfragen teilnehme, um irgendwelche Gutscheine zu bekommen, wie neulich in so einem Kaffeeladen im Bahnhof. Und da musst du ankreuzen, wie alt du bist. Und da gibt's dann so, weiß nicht, 10 bis 18. Die Gruppen. 18 bis weiter und so. Und ich bin jetzt irgendwie eine Gruppe weitergerutscht. Und da habe ich mich schon scheiß alt gefühlt. Das hat mich echt getroffen, ne? Weil auf einmal war ich nicht mehr so in der zweiten Gruppe, dann war ich auf einmal in der dritten von 4, ja? Und das ist schon verdammt weit hinten. Tja, bald bist du raus aus dem Internet, Tom. Ja, letztes Mal hat doch einer schon gesagt, warum dürfen die alten Leute da, die alten Menschen hier einen Podcast machen? Ja, stimmt. Ja, fühle ich mich auch alt, wegen des Chats. Wie alt seid ihr eigentlich alle im Chat? Wie alt ist denn eigentlich unser durchschnittlicher Zuhörer? Der durchschnittliche Mensch, der heutzutage im Chat rumhängt, ist irgendwie 14 wahrscheinlich. Ja, 14, genau. Die im Chat und die Zuhörer? Das kann ich nicht einschätzen. Also ich kenne halt ein paar in meinem Umfeld so, über die wir schon mal gequatscht haben. Ansonsten kann ich es nicht sagen. Ich kann ja nicht mal sagen, wie viele genau hören. Alle zusammen sind über 9000. Jahre alt oder Zuhörer? Weiß nicht. Jahre alt. Könnte sein. Naja, ansonsten gibt die Liste nicht mehr viel her. Da steht nur hier drin, der ist jetzt so alt und der ist jetzt so alt und der ist jetzt so alt. Das Einzige, was mich ein bisschen noch Family Guy ist irgendwie 12 Jahre schon im Fernsehen. Zu Recht, ist ja eine super Serie. He's a Family Guy. Nee, mag ich nicht. Ich komme irgendwie nicht mit klar. Ich habe jetzt letztens hier nach dem Jojo-Treffen irgendwie, wo es nochmal ein, zwei Tage ruhig war, habe ich versucht, nochmal in Family Guy einzusteigen mit irgendwie der ersten Staffel und der zweiten. Und es ging nicht. Es ging echt überhaupt nicht. Irgendwie funktioniert das bei mir nicht vom Humor. Okay. Woraufhin, ja, American Dad, was von den gleichen Leuten ist, habe ich dafür ja komplett am Stück weggemacht. Das war auch ziemlich cool, obwohl der Humor ja schon ähnlich ist, ne? Ja, bei Family Guy, ich weiß nicht, das ist für mich immer nur so, nur Rückblenden. Da kommt die Story zu kurz, weil zu viel von der Story unabhängige Rückblenden sind, während bei American Dad oder sonst was die Jokes halt irgendwie in die Story eingearbeitet sind. Und du hast mehr parallel laufende Storys. So, der macht gerade das und der macht gerade das in einer Folge, was du bei den Simpsons halt auch irgendwie hast. Oder zumindest als erstes irgendwie in Zeichentrickserien durchgesetzt hattest. Ich habe schon ewig keine Zeichentrickserien mehr geschaut, also so außer mal zufällig mit den Simpsons durchgeklickt. Futurama hat jetzt irgendwie eine neue Staffel, ne? Die jetzt, glaube ich, echt? Durch, ich dachte, die haben das abgesetzt. Ne, die haben das abgesetzt nach der vierten und dann gibt's die inoffizielle fünfte, die besteht aus drei Filmen, wovon zwei auch zusammenhängend sind. Stimmt, einen habe ich gesehen, fand ich doof. Einer ist doof, zwei sind supergeil. Habe ich wahrscheinlich gerade den doofen gesehen. Ja, das kann, hast du also ich fand doof diesen, der so rollenspielmäßig war. Boah, das weiß ich nicht mehr. Sag mal einen Namen. Ist auch schon ewig. Benders, ne? Big Game oder sowas. Ich glaube, der war das. Ja, wo sie so in so einer Herr der Ringe Fantasy-Rollenspiel-Welt auf einmal gefangen waren. Boah, ich kann mich an den Inhalt nicht mehr erinnern, weil ich den so doof fand. Das ist der schlechte. Und die anderen beiden, die sind wirklich richtig genial. Wenn du die Serie gemocht hast, dann wirst du die beiden Filme lieben. Und danach kam halt jetzt nochmal die sechste Staffel raus und die ist jetzt, glaube ich, gerade durch. Also die könnte man sich jetzt, wenn man sie irgendwo erwerben kann, finden kann, komplett schauen. Mhm. Und die soll auch empfehlenswert sein. Ja. Ansonsten kenne ich mich mit neuen Zeichentrickserien auch nicht wirklich aus, weil das geht ja jetzt irgendwie alles so in diese Crazy Manga-Richtung. Ja, keine Ahnung. Mensch. Also, kannst du was anfangen mit diesem japanischen Zeichentrickfilm? Nee, überhaupt nicht. Gar nicht? Ich mag japanische Filme, wenn die gut gemacht sind. Es gibt ja diese Ghibli-Studios mit diesem Miyagi oder wie der Typ heißt, der so voll der berühmte Regisseur da ist. Die mag ich so, das verzauberte Schloss oder wie das heißt. Und die halt auch schön gezeichnet sind und irgendwie so ein bisschen so mystisch angehaucht sind von der Story. Kann ich gut leiden, aber wenn es dann irgendwie so ist, dass du eigentlich den halben Comic lang nur so aufeinander zuhüpfen mit aufgerissenen Augen. Mit Streifen im Bild und die fliegen durch die Luft immer so und es hört gar nicht mal auf zu schreien, da werde ich verrückt. Also das würde ich auch mein Kind, da würde ich würde ich den Fernseher aus dem Fenster schmeißen, wenn mein Kind das gucken will. Ja, da würde ich aber auch gut durchdrehen. Ja, dann gibt's ja dann aber auch nochmal nur diese Serien, sondern hier auch die Filme, so Akira oder wie der heißt, der ist ja auch, ich weiß nicht, relativ bekannt, berühmt oder weisend oder sowas. Da war ich viel zu jung, um den zu sehen, den würde ich gerne nochmal sehen. Ich habe den damals gesehen, fand den echt faszinierend, aber der hat mich, glaube ich, überfordert damals. Ja, ich habe ihn vor einem Jahr gesehen, meiner Frau hat er dann, glaube ich, nicht ganz so gut gefallen, was ich verstehen kann. Deswegen haben wir ihn ausgemacht und ich habe dann gesagt, ich warte jetzt lieber und gucken wir nochmal am Stück an, weil ich es nicht mag, so einen Film halb und dann nochmal zu schauen. Ja. Es gibt da sowas Ähnliches. Da gibt es auch dieses Lied King of My Castle. So viel zum Thema, wenn du merkst, dass du alt bist. Ne? Das gibt es ja vor 10, 15 Jahren oder wann das war. Und die hatten damals ein Video. Das war auch aus so einem Film, der war auch ziemlich cool. Ich weiß aber nicht mehr, wie der Film heißt. Es gab auch so eine coole Szene, wo einer irgendwie tippt und dann klappen die Fingerkuppen vorne auf und dann kommen dann so kleinere Finger raus und er kann viel schneller tippen. Boah, das hätte ich aber auch gern. Das war so futuristisch. Da kannst du ja hochrechnen, dann kannst du ja 10-Finger-Tipp-System mal, wie viele kamen denn da raus? Weiß ich nicht mehr, viele. Boah, Tentakel. Also der konnte schnell coden. Ghost in the Shell, genau. Möbsen 519, ja genau. Ghost in the Shell, so hieß das Ding, das war cool. Ah, Christian, ihr fangt schon wieder an, komische Bilder zu posten. Ah ja, einfach ignorieren. Nee, warte mal, das mache ich nicht. Ich habe jetzt. Ich ignoriere den Chat einfach, ist mir alles egal. Ich habe noch die Top-Nachricht hier. No one was murdered in El Salvador on Saturday. First homicide free day in 3 years. Was? Tja, Samstag war der erste Tag in El Salvador, an dem sich keiner umgebracht hat. Seit 3 Jahren. Das hab ich noch verstanden. Ne? Und was war der zweite Teil? Seit 3 Jahren. Ja. Danach kam noch irgendwas mit homicide. Ja, halt Selbstmord. Ach, Homicide. Ja, ja. Ich dachte, homicide. Welcher Homie sitzt denn wo? Okay, sorry. Das heißt Homicide? Das ist so ein Wort, was ich nicht benutze im Englischen. Muss man ja auch nicht so häufig, also. Einmal, hä? Ja, ja. Einmal Homicide. Ja, ja. Ja, cool, coole Nachricht. Das ist eine schöne Nachricht, erfreut mich jetzt ein bisschen. Ja, ne? Gibt auch gute Nachrichten. Die Leute sagen ja immer, dass gute Nachrichten nicht ziehen, weil wenn irgendwie, weiß nicht, wenn du Nachrichten anhörst, die sagen ja, hier ist alles gut und das Wetter ist gut und in Afrika ist alles gut, dann glaube ich, würde morgen keiner mehr Nachrichten gucken, wenn das jeden Tag so wäre, oder? Ich weiß es nicht. Gab es nicht mal im Fernsehen so ein Experiment, irgendwie eine Nachrichtensendung, die nur positive Nachrichten gebracht hat? Die gibt es nicht mehr. Also irgendwie... Wird schon nicht so gut gelaufen. Sie wurden wegen Konzept oder mangelnder Nachrichten eingestellt? Konzept, denke ich mal. Keine Ahnung. Gibt's im Internet bestimmt was hier. Happynews.de Happynews.com Ja, wo wir gerade bei News sind, hast du von Alle gegen Bild gehört? Ja, genau. Da kann man ja mal aufklärend eingreifen, oder? Inwiefern? Machst du mit oder machst du nicht mit? Nee, ich denke, dass es sowieso abgeblasen wird, wenn es so weitergeht. Ja, ich bin da auch erstmal stiller Beobachter und gucke mir das Ganze an. Also um das mal aufzuklären, wer es nicht kennt, also ich zitiere das jetzt einfach mal. Anlässlich des 60-jährigen Bestehens der Bild-Zeitung will der Springer Verlag am 23. Juni an jeden der 41 Millionen deutschen Haushalte eine Bild-Zeitung verschicken. Wann? Am 23. Juni. Juni. Juni, genau. Also ungefragt an alle 41 Millionen deutschen Haushalte eine Bild verschicken. Doch wir sagen, wer so austeilt, muss auch einstecken können. Das heißt, man kann jetzt der Bildredaktion im Vorfeld eine schriftliche Absage erteilen, sodass sie dir kein Exemplar schicken darf. Und wenn dann halt irgendwie, mittlerweile haben es, glaube ich, 25.000 Leute gesagt, dass sie das nicht wollen. Und dann wird der logistische Aufwand so hoch, das rauszufiltern, dass sich die ganze Aktion nicht mehr lohnt. Mal abgesehen davon, dass es einfach, ich meine, keine nachhaltige Aktion ist, schätze ich mal. Ich wollte jetzt sagen, dann hätten wir, wenn wir nicht widersprechen, den Vorteil, dass wir am 27., falls wir da podcasten sollten, unsere Bild-Zeitungsgeschichte wiederholen können, weil dann haben wir einfach eine. Das ist aber richtig. Und wahrscheinlich jetzt, wo du ist es sagst, dann noch scheißerer, weil die hat ja dann eh jeder und dann sind wir irgendwie, ja. Ja. Ja, und deshalb, eigentlich wollte ich auch, fällt mir jetzt ein, wo du sagst, eigentlich hatte ich mir da einen Gag vorbereitet, dass ich beim Axel Springer Verlag angerufen hatte. Und wir eine Bild-Zeitung brauchen und die jetzt einfach mal welche verschicken. Aber jetzt ist der Gag auch dahin. Ja. Voll vergessen, verdammt. Ja, aber da muss man halt gucken, ne? Wenn du halt 25.000 Leuten jetzt kein Ding zustellen solltest, ich weiß nicht, da gibt's ja bestimmt nochmal so eine Geschichte mit Auflage, Werbepartnern, ja, wo man halt da auch Kohle reinholen kann, wo man sich vielleicht wieder irgendwie in den grünen Bereich rechnen kann. Ich weiß nicht, wie viel bei so einer Aktion halt auch irgendwie hängen bleibt. Also ich denke, für den Springer Verlag würde sich das auf jeden Fall lohnen. Die Sache ist nur wirklich, darfst du einfach so eine Zeit, ja natürlich, ich glaube schon, dass du darfst. Du darfst ja auch einfach irgendwelche Werbesendungen da einschmeißen. Aber ich meine, ich finde es einfach pervers, 41 Millionen Bildzeitungen zu drucken und die meisten Leute, ich meine, wollen die wahrscheinlich gar nicht und da gehen ja irgendwie, da wird so viel, das ist so viel Müll produziert. Over 9000 Bäume. Over 9000 Bäume, ja. Ja. Aber wenn du in der Auflage Mädchen des Tages bist, dann, ne, hast du gewonnen. Das ja mittlerweile nicht mehr auf Seite 1 ist, sondern auf Seite 3 oder so. Damit nicht mehr so Werbung betrieben werden kann. Ich weiß es nicht, nur die haben es einfach von Seite 1 weggeschafft auf Seite 3, 4 oder sowas. Also die Brüste musst du jetzt erst entblättern. Ach ja, Mensch. Tja, Bild. Ich weiß nicht. Ich hab da immer noch keine. Weiß ich auch nicht. Hast du den Purple Panda gesehen? Nee, Purple Panda habe ich nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Muss ich ja. Purple Panda sehen? Ja, das ist witzig. Ist das so ein Video oder ist das so ein Film? Das ist ein Video irgendwie. Da siehst du so eine Kindergruppe im Kindergarten. Irgend so ein alter Mann erzählt irgendwie so: And now who's going to come to our class? Und alle so: The Purple Panda! Und freuen sich voll. Und dann kommt tatsächlich so ein 1,90 hoher Panda, so ein Typ in einem Panda-Kostüm rein. Und auf einmal fangen alle an zu heulen, rennen die halbe Kamera um, weil sie voll Schiss vor dem Panda haben. Da kannst du bestimmt so ein Pedobär-Video draus machen mit ein bisschen Videobearbeitung, ja, oder? Genau, muss man echt mal gucken. In Who's Gonna Be the Next Pedobär? Ja, das war auch super. Heute kam ein Kollege in der Arbeit und hatte so einen kleinen Spielzeugbagger dabei. Ja. Und dann sagte ich, was machst du denn mit dem Spielzeugbagger? Und er sagte, sein Kleiner musste heute in den Kindergarten ein Spielzeug mitbringen. Und er hat einen Jeep mitgebracht und er sagte, Papa, für deinen Kindergarten musst du heute auch was mitnehmen. Und dann hat er dem Vater für seinen Kindergarten den Bagger in die Hand gedrückt. Dann haben wir auch ein bisschen mit dem Bagger gespielt und haben dann Büroklammern über den Tisch gefahren, haben ein Foto davon gemacht, damit der Kleine dann sieht, dass wir mit dem Bagger auch gespielt haben. Da war ich dann drauf, weil der Kleine hat neulich auch gefragt, was denn Mitarbeiter sind. Dann hat er gleich, ja, guck, ich hab hier ein Foto, da geht genau, man in die Firma und spielt am Schreibtisch Bagger, ne? Genau, und da wird der Kleine sich extrem freuen heute Abend. Ja, cool. Was war das für ein Bagger? War das ein so ein, warte mal, was, wie klassifiziert man denn Bagger? Ich würde sagen, es gibt so Bagger und Schaufellader, oder? Ich glaube, es war ein Schaufellader. Wenn du mir so kommst, war es ein Schaufellader. Also es gibt ja einmal hier die mit dem coolen Arm, ne? Genau, nein, es war ein Schaufellader. Genau. Das wäre ein Bagger, was du sagst, die mit dem coolen Arm, mit den Zacken unten. Ja, ja, genau. Schaufel, das sind Bagger und es war ein Schaufellader. Also wenn du so spießig daherkommst. Da war ich mal auf Madeira gewesen und das ist, wer das nicht kennt. Ja, das ist eine relativ bergige Insel. Also, ja, ne, ziemlich hügelig hoch und da hast du halt, ja, damit da Fläche zum Anbau von, weiß nicht, Bananen oder sonst was halt genutzt wird, wird es so abgestuft. So wie diese Reisfelder, die man so kennt von den Bildern. Ich weiß nicht, wie man das nennt, so terrassenartig, genau. Mhm. Und da sind wir halt auch so lang gefahren und dann hing halt mitten an einem Berg an einer Terrasse so ein Bagger, den die da hingehängt haben. Der hing an der Schaufel und ja, das hab ich auch schon hing gesehen. Halt über die Stufe runter und wurde da sozusagen geparkt. Ja, das sowas habe ich auch schon mal gesehen, das ist cool. Da gibt's im Internet auch so ein geiles Video, wo so ein Bagger auf einem Schiff drauf ist und durch die Baggerbewegungen das Schiff voranpaddelt. Okay. Ja, warum nicht, wenn die Schaufel groß genug ist? Ich hatte als Kind mal irgendwie oder als Jugendlicher so ein Lego-Technik-Bagger, so mit Pneumatik und so. Von daher finde ich diese armen Bagger halt cool. So diese anderen Bagger, das sind so, weiß nicht, die dicken Kinder unter den Baggern, die nichts können. Holy shit, was für ein Tor. Holy crap. Boah, das ist ein Ding, du. Leck mich fett. Entschuldigung. Das kann man nachher auf YouTube dann gucken. Was denn? Das Tor, wenn es so krass war. Das war krasses Ding, du. Von hinten rein. Nee, aber was für ein krasser Pass. So 47. Minute, Schiri wahrscheinlich schon voll am Abpfeifen innerlich. Boah, warte mal, ich muss mal kurz die Zeitlupe gucken. Da kommt er über links und haut das Ding wie komisch da mitten rein in die Mitte, passt darüber. Meine Fresse, was für ein Pass. Der kam mir aus dem nächsten. Dann gucke ich so lange das Bagger-Video auf YouTube im Zeitraffer, nee, wo so ein Bagger ist schon durch, der Pass war fantastisch. Was für ein Ding. Ja, ich habe das Video auch irgendwie 6 Minuten auf 30 gestreckt. Ja, das ist halt Bagger-Scheiß. Das gibt's auch irgendwie mit einem Bagger, der sich hinten auf dem Pickup draufsetzt oder sich selbst in einen LKW einlädt oder weiß nicht. Bagger geht schon. Ja. Aber ich bin ja wahrscheinlich nicht der Einzige, der so denkt, weil es gibt ja so irgendwie Veranstaltungsservices, wo du Fallschirmspringen buchen kannst und Tandemsprung und ja, genau. Baggerfahren in der Kiesgrube. Ja, schon mal gemacht? Nee, aber ich glaube, ich hätte Spaß dran. Es gibt ja so nicht Kinderspielplätze, also hier in der Gegend gibt es so ein Ding, das ist so ein Zwischending zwischen Freizeitpark und Riesenkinderspielplatz. Und da gab es ganz früher, als ich da war, so im Sandkasten Mini-Bagger, wo du dich draufsetzen konntest, hattest 2-3 Hebel und hast halt nur über die Hebelkraft, jetzt nicht irgendwie durch irgendwas unterstützt, diesen Bagger bedienen können, auf dem du drauf saßt, fest stationär und konntest halt im Sandkasten rumbaggern. Und so heutzutage habe ich diese Dinger schon 1-2 Mal gesehen mit Unterstützung. Also es ist auch so ein, ja, wie so ein Fahrgeschäft, so ein festmontiertes, ne? Mhm. Du wirfst halt einen Euro ein, hast so einen Bagger, auf dem du drauf sitzt, der kann sich drehen, kann baggern, du hast vorne so einen Sandkasten dran. Und kannst dann die Leute beschmeißen, die zugucken. Ich glaube, ich setze mich irgendwann mal an so ein Ding dran, weil, tja. Ja, mach ein Video. Ja. Das will auch jeder sehen, oder? Muss alle wollen das sehen. Sagt alle mal ja, Christian. Ja, ich muss jetzt mal gucken, wo ich so ein Ding finde. Mir sind die immer nur so ein Zufall ausgefallen. Ja, da ist irgendwie Käfig mit rum. Ansonsten, alternativ, reitest du einfach auf so einem 50 Cent rosa Elefanten vom Supermarkt. Nee, die finde ich wieder doof, weil da kannst du ja, obwohl bei den manchen kann man irgendwie noch hoch runter steuern, aber normalerweise läuft da nur das feste Programm ab. Ja, stimmt. Vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück. Ja. Ja, hier Instagram, ne? Das ist jetzt offen für Android. Ja. Und Facebook-Zwang, oder? Ich weiß gar nicht, ob das wegen Facebook da. Ja, ich meine, so eine App entwickelst du halt nicht mal in 2-3 Tagen und der Kauf oder was weiß ich ist da jetzt noch nicht so lange her. Ich weiß nicht, ob das zu schnell ging oder ob das wirklich schon vorbereitet wurde. Ich glaube da eher, dass es schon ein bisschen länger in Startlöchern steht. Ich habe es irgendwie mal ausprobiert, weil ich es bisher noch nicht kannte. Finde ich irgendwie ganz nett. Aber was ich viel lustiger finde, ist, dass diese ganzen extremen Apple-Fanboys jetzt in der Community voll aufschreien. So, jetzt kommen die ganzen Android-Leute, die ja eh kein Style-Bewusstsein haben und keine richtigen Fotos machen können. Und jetzt fühle ich mich hier nicht mehr wohl und die sind alle irgendwie voll am Abkotzen. Ja, dann sage ich doch, dann sollen sie doch alle zu Boobstagram gehen. Zu ja. Ja, das ist irgendwie das Gleiche, nur mit Ich surf die ganze Zeit. Deshalb, ich werde jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen stiller, weil ich surf gerade drauf. Ich habe es nämlich die ganze Zeit vergessen. Und jetzt sehe ich es gerade und ich finde es eine wunderschöne Seite. Ja, ne? Ich finde Instagram für Dekotés mit Effekten. Das, ja, ist. Ach nee, ist voll ekelhaft. Das kann man sich nicht angucken, du. Meine Fresse. Nee, Brüste. Nee. Boobstagram. Es gibt ja auch wie Pinterest, gibt es auch Porntrist. Aha. Ja, ich habe ja Pinterest immer noch nicht benutzt. Und ich frage jetzt nicht nochmal, was es ist, weil dann erklärst du es zum 5. Mal und beim nächsten Mal habe ich es, weil ich es nicht kenne, immer noch nicht wieder vergessen. Ja, also ich bin großer Fan von Boobstagram, muss ich jetzt echt mal sagen. Also. Tja. So. Ich mach das jetzt mal wieder zu, sonst wird das ja nichts mehr. Komm, dann nähern wir uns nochmal einem ernsten Thema. Ich habe irgendwie, wann habe ich das gelesen? Heute, gestern, keine Ahnung. Dass die GEMA ihr Zahlungsmodell ändern will, was Musikveranstaltungen betrifft, die das wird jetzt nur noch klassifiziert in, da gibt's Live-Musik und da gibt's keine Live-Musik und dann abhängig von Veranstaltungsgröße und weiß nicht, noch 1-2 Parametern. Jedenfalls wollen sie es halt, da war vorher der Tarifdschungel halt so, dass du endlos viele hattest und gucken musstest, in welchen du reinkommst. Und jetzt gibt's halt nur noch 2 und die sind halt irgendwie so kacke, dass da der Deutsche Diskothekenverband sich aufgelehnt hat und gesagt hat, ja hier, wenn die das so durchkriegen, dann ist es für Discos irgendwie so, dass sie um circa 500% mehr bezahlen müssen als bisher. In einigen Fällen vielleicht sogar 1000% mehr. Und irgendwelche GEMA-Sprecher haben gesagt, ja, oh, das passt alles schon und das hat schon seine Richtigkeit und Zitat, die wer künftig 500% mehr abführe, habe in der Vergangenheit eben auch 500% zu wenig bezahlt. Ja, was für ein Bullshit. Das ist eine geile Argumentation, echt. Ja, ne? Da kriegst du schon wieder grüne Punkte. Das kannst du mal hier für irgendwie. Ich meine, da hast du Benzin, Strompreis, Mieten, Krankenkasse. Ja, also ich meine, ich kenne jetzt ich kannte das Modell vorher jetzt nicht in Gänze und ich kenne es auch jetzt nicht komplett. Ich meine, es ist jetzt wieder so ein Extrembeispiel, man muss sich das mal im Ganzen anschauen und kann ich wenig zu sagen. Ich weiß nur, vorher gab es irgendwie Möglichkeiten, wenn du zum Beispiel, also du musst da grundsätzlich immer was abführen, wenn du irgendwie Musik spielst, die GEMA-pflichtig ist. Und dann kann es halt ruckzuck sein, wenn du, ich kenne das von einem, mit dem ich gesprochen habe, die wollten in Düsseldorf eine Sportveranstaltung machen. Entschuldigung, die wollten irgendeine Veranstaltung machen, so eine Stadtviertelveranstaltung, wo irgendwelche Bands, auch Coverbands, Lieder spielen. Das waren Lieder, die auch in den GEMA sind. Und auf einmal mussten die irgendwie so 2.500 Euro berappen, nur an GEMA-Gebühren. Und dann haben die rausgefunden, das muss gar nicht so sein. Die machen da einfach so eine gute, für einen guten Zweck Sportveranstaltung auch. Oder ich glaube sogar nur Sportveranstaltung. Dann haben die da einfach so einen Sand aufgeschüttet und haben eine Buhl-Veranstaltung, so eine Buhl-Ecke draus gemacht. wo halt die Leute Buhl spielen konnten. Und auf einmal haben die so eine Pauschale von 95 Euro bezahlt. Das ging vorher. Ich weiß nicht, ob es jetzt, ob ein bisschen sowas. Wie diese, damals diese Lösung mit Zelten aufbauen in Räumen wegen Raucherkneipen und so, ne? Ja, irgendwie sowas, ja. Gesichtskameras Frankfurt wohnt Düsseldorf. Ich glaube, es war in Flingern. Wenn ich jetzt diesen Stadtteil irgendwie da richtig, rechts vom Hauptbahnhof, ist glaube ich Flingern. Nicht sicher. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, deshalb kann ich da irgendwie wenig zu sagen. Aber die GEMA an sich ist halt schon ein Verein, wo du wenig Durchblick hast, selbst als Künstler, was deine Abrechnung betrifft, weil du einfach nicht weißt, wie oft da wirklich irgendwas abgespielt wird, ob die richtig abrechnen. Und auch da habe ich gehört, ist es so, dass die Rechnungen, die du bekommst, die Abrechnungen meistens falsch sind. Und ich kenne von Leuten, die mussten die GEMA erst verklagen über etliche 1.000 Euro, bevor die Rechnungen danach richtig waren. Ja, also das ist ein ganz komischer Verein und es gibt 10%, also von 100% der Leute, die in der GEMA sind, kriegen 10% wirklich Geld und der ganze Rest kriegt im Jahr 500 Euro oder so und das war's. Ja, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass so in den letzten 5 Jahren die Kollegen von der GEZ die Hasskappe an die GEMA irgendwie abgegeben haben. Weil inzwischen sind die gefühlt doch irgendwie noch unbeliebter als die GEZ, oder? Ja, bei der GEZ halt sehe ich zumindest, habe ich jetzt wirklich kein Problem mit, weil ich sehe da für mich einen konkreten Gegenwert, den ich bekomme. Ich bekomme da öffentlich-rechtliches Fernsehen und Radio. Ja, wenn ich Fernsehen nutze, dann nutze ich eigentlich öffentlich-rechtliche und Radio nutze ich halt sehr viel von den Podcasts, von den öffentlich-rechtlichen. Von daher habe ich da kein Problem, weil da habe ich halt wirklich einen Gegenwert. Aber diese ganze GEMA-Kacke, Es betrifft dich ja nicht. Es betrifft mich nicht, aber es betrifft mich insofern schon, dass die Leute in der Firma schon über mich lachen, weil mein Land Videos in YouTube blockiert. Ja, also ich meine zu Recht, oder? Ja. Man kann da ja schon irgendwie sagen, was man deswegen will. Deswegen meine ich ja, die haben die Hasskappe direkt weitergereicht bekommen und haben die jetzt auf. Die kann man gar nicht lieb haben irgendwie. Nee, natürlich nicht. Die Leute wollen, ich meine, Herrgott, die Leute wollen halt alles kostenlos sehen. Und du kannst auf einmal die Musik nicht hören, du kannst die Videos nicht sehen, weil die GEMA sagt hier, fuck you, Google, du machst hier irgendwie Milliarden Gewinne über deine Werbebanner und den ganzen Kram und du bist nicht bereit, einen Cent pro Klick oder sowas zu bezahlen. Ich verstehe das schon irgendwie. Ich will mir aber noch nicht mal das Madonna-Video angucken, sondern ich will mir irgendein abgefahrenes japanisches Video von whatthefuckjapanseriously.com angucken und kann es nicht sehen, weil das ein Video von, was weiß ich, einer japanischen Girlie-Band ist und da sagt die GEMA, ja, für die gibt's keine Verwertungsrechte in Deutschland, deswegen dürfte das schon mal gar nicht zeigen. Es ist ja noch nicht mal so, dass es was ist von deren Repertoire, was geblockt wird, sondern die sagen, nee, das verwerten wir hier nicht, das geht gar nicht. Das glaube ich nicht. Also ich habe ich kann mal gucken, ob ich da Links rausfinde, aber das ist wirklich japanischer Pop, der mir geblockt wird mit GEMA-Meldungen. Dann kann es aber sein, dass die irgendwie einen Vertrag mit Sony haben für den Vertrieb hier und Sony gesagt hat, hier, das ist GEMA angemeldet und dann kriege ich dann aber eigentlich diese hier, da ist ein Rechtekonflikt mit Sony oder MGM oder sonst was Meldung. YouTube klassifiziert das ja schon so ein bisschen. Also es gibt ja verschiedene Fehlermeldungen für die Rechteanfragen. Ja gut, aber ich meine, wenn es GEMA-bedingt ist, dann steht da wirklich GEMA. Ansonsten ist es was anderes. Dann ist es einfach, dass die Leute das nicht in deinem Land verfügbar gemacht haben. Ja, aber ich habe jetzt, wie gesagt, gerade bei diesen japanischen Videos, wirklich bin ich jetzt schon 3-4 Mal über die GEMA gestolpert. Und da denke ich mir, das kann nicht sein. Wenn ich mir das dann über einen Proxy angucke, ist es halt japanischer Pop. Nicht irgendwie Cover von Zeug, was man kennt. Sondern ja, aber es gibt auch japanische Popbands, die hier in Europa echt gar nicht mal so unbekannt sind, die durchaus einen Sony-Vertrag haben. Und dann sagt halt Sony eher F you. Ihr spielt nicht einfach unsere Songs. Und das verstehe ich auch. Ich reg mich da auch jedes Mal drüber auf. Und du musst ja nur einen Proxy anschalten oder 2 Minuten bei Google suchen, bis du das Video woanders sehen kannst. Aber ich meine grundsätzlich, die machen da alle Kohle mit. Diese Plattformen leben davon und die sind nicht bereit, da was für abzugeben. Das ist deine Punkt. Die sagen, unsere Künstler sollen davon was abbekommen. Selbes Thema mit Spotify. Ich habe neulich noch gesagt, wie cool ich Spotify finde. Mittlerweile bin ich echt am wieder überlegen, ob ich es nicht wieder abschaffe. Ich habe ja gesagt, es ist zu günstig. Ich bezahle 10 Euro im Monat für Spotify und höre mir alles an, lade es mir runter, kann es offline hören. Und jetzt lese ich neulich von einem Typen, der gesagt hat, fuck you Spotify, ich habe 90.000 Streams und habe als Abrechnung von euch 8 Pfund bekommen. Das heißt, sein Lied wurde 90.000 Mal angehört. Und das angehört, also gestreamt, beinhaltet nicht die Anzahl, die die Leute noch gehört haben, als sie es runtergeladen haben. Das heißt, theoretisch, wenn du dir was irgendwie kaufst, dann bezahlst du 15 Euro für eine CD und dann gehört die dir. Bei Spotify bezahlst du 9 Euro, kannst dir 100 Alben runterladen für 9,95 Euro. Und alles, wenn du sie danach hörst, zählt das nicht als Stream. Das heißt, du hast es einmal runtergeladen, einmal gestreamt, dann bekommt der Typ einen Cent oder 0,0 Cent. Es gibt keinen richtigen Play-Count, sondern es gibt nur pro Track. Ja, genau. Der Track wird nur einmal gezählt bei dir. Oder? Genau. Also nein, also wenn du es dreimal streamst, wirklich über die Plattform, sind das dreimal gestreamt. Aber wenn du es einmal runterlädst, das ist quasi ein Stream, einmal runterlädst und dann halt nur noch offline hörst, du musst ja keine Internetverbindung mehr haben, das kriegt er gar nicht mehr mit. Einmal gestreamt und dann halt lokal gehört, aber dann macht er den Playcount nicht höher, wenn du es lokal hörst. Genau. Vielleicht ist das irgendwie anders, aber das ist ja nicht transparent, das verraten die ja nicht. Aber es muss so sein, weil also sonst wären die Zahlen andere. Ja, aber ich meine, wenn irgendjemand 90.000 Plays hat und bekommt 8 Pfund, dann denke ich mir, wo geht dieses ganze Geld hin? Da macht sich nur einer die Taschen voll und das ist ja der Affenarsch von Spotify. Aber jetzt rechne mal ganz kurz um. Ich bin jetzt der Musiker, mein Lied wird 80.000 Mal auf Spotify gespielt, dann kriege ich meine 8 Pfund. So, jetzt bin ich der gleiche Musiker und mein Lied wird einmal im Radio gesendet und das Radio gibt an, ja, wir haben eine Reichweite von 300.000 Hörern. Und dann könntest du ja sagen, ja, ich wurde jetzt 300.000 Mal gehört. Hier von einem Mal im Radio gespielt werden, müsste ich jetzt aber von euch 80 Euro bekommen. Du weißt aber nicht, wie die Reichweite tatsächlich, also wie viele Leute sind. Ja, natürlich, klar. Und aber bei der GEMA geht es bei den Gebühren auch nach Regionen. Wenn das Radio in ganz Deutschland zu hören ist, kriegst du da mehr von. Ja, und je mehr Regionen dein Lied gehört wird, desto höher ist dein Künstlerschlüssel bei der GEMA. Das heißt, wenn du einen Song schreiben würdest für eine Band, die nur in Köln und Düsseldorf tourt, dann kriegst du da 5,80 Mark für. Wenn du jetzt ein Lied schreibst für eine Band, die einen Tourplan hat, die noch so klein ist, aber einen Tourplan hat von durch ganz Deutschland, dann kriegst du wesentlich mehr Geld, weil es eben nach Regionen verschlüsselt ist. Und was war der Punkt jetzt? Ja, wegen dem Preis bei Spotify halt auch. Ich weiß nicht, ob da die Leute, die diese Rechnung gemacht haben, vielleicht den Fehler machen und da irgendwie Vergleiche ziehen zu Verkaufspreisen. Weil ja, einmal angehört ist halt was anderes als einmal auf iTunes verkauft, ne? Also das ist halt der Unterschied irgendwie nochmal zu diesen ganzen Streaming-Services. Ja, aber Entschuldigung, ich meine, das Zeug ist einfach zu günstig. Ich meine, es kann doch nicht sein, dass 90.000 Leute, ich meine, damals gab es das nicht, da haben 90.000 Leute, wollten dein Lied hören, haben sich die Maxi gekauft, von mir aus für 5 Euro, dann hast du 90.000 mal 5 Euro Umsatz gemacht, davon kommt ein bisschen weniger natürlich bei dir an, aber du hast trotzdem mehr als 8 Pfund damit verdient. Und heute hören sich 90.000 Leute an, die Hörqualität der Leute ist ja eine andere, die Leute hören sich heute beiläufig an oder streams halt, man klickt es gleich wieder weg. Ja, aber jetzt, weißt du, du machst halt diesen Fehler von wegen, sie hören es und wollten es kaufen und sie hören es und hören es nur. Das ist ja der Unterschied. Früher konntest du es ja auch einmal im Radio hören. Gut, du musstest halt warten, bis es kam. Aber dann konntest du es dir auch irgendwie auf Kassette aufnehmen und hattest es dann. Das ist ja dann eher so ein bisschen der Spotify-Ansatz, weil du tust ja nicht alles, was du hörst und dir streamst, ja auch kaufen. Sondern du kaufst ja wirklich nur die guten Sachen. Und vielleicht kommt es halt bei Spotify so ein bisschen dazu. So, man benutzt es, um Musik zu entdecken. Und wenn man es dann haben will, kauft man sich es halt, weil man vielleicht noch auf Album steht oder auf sonst was oder holt sich dann bei iTunes und benutzt Spotify einfach nur mal ja, so. Ja, aber es ist nicht messbar, es ist einfach nicht transparent. Also du hast ja irgendwie so einen Service, ja, der dir für 10 Euro... Das ist, ja, aber das ja, aber ist du kriegst ja, wenn du ja im Radio scheinbar mehr Geld dafür. Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht einschätzen. Du kriegst halt mal irgendjemand, also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber so eine Band wie Wir sind Helden, die kriegen pro Mal gespielt im Radio 5 oder ich glaube 10 Euro waren es sogar, weil die das Lied selbst geschrieben haben. Die haben die Rechte an diesem Lied. Und wenn es im Radio gespielt wird und wenn es dann 100.000 Mal im Radio gespielt wird, also nicht 300.000 Leute haben es gehört, sondern pro Play natürlich, pro Airplay, weil du ja nie messen kannst, wie viele Leute das gehört haben, kriegen die 10 Euro. Und wenn es eben 100.000 Mal gespielt wird, okay, ist ein bisschen viel, 1.000 Mal gehört wird, kriegen die halt irgendwie 10.000 Euro, was ja durchaus fair ist. Ja, aber wenn 90.000 Leute es gestreamt haben, du kannst es einfach nicht messen. Also musst du irgendwie einen Preis festlegen. Da bin ich ja bei dir. Aber der Preis kann nicht sein, 90.000 Mal gespielt, 8 Pfund. Das finde ich ein bisschen wenig. Weil dann haben es ja potenziell, vielleicht kannst du dann auch unterscheiden zwischen Leuten, die wirklich, die es gehört haben und einen Premium-Account haben, die es gehört haben und einen werbegestützten Account haben oder einen kostenlosen Account. Also ich finde es einfach zu wenig. Ich wäre auch bereit für Spotify, für einen Dienst, bei dem ich jedes Album mir runterladen kann, 30, 40 Euro im Monat zu bezahlen. Auch wenn die Alben nicht mehr funktionieren, wenn du austrittst? Ja, dann gehe ich halt zum nächsten. Also ich meine, ja natürlich, ich kann sie ja immer wieder hören. Sie hören mich, ich gehe zum nächsten Dienst und bezahle wieder 30 Euro. Ich weiß, ja, wie ich schon das letzte Mal gesagt habe, würde ich nicht machen, weil ich nicht genug Musik höre. Ich bin halt mit einem Webradio-Stream, reicht mir. Was ist denn mit einem Film? Jemand, stell dir vor, du guckst 2 Filme die Woche. Du würdest ins Kino gehen und würdest bezahlen, keine Ahnung, 25 Euro, das sind 400 Euro im Monat. Und dann gehst du auf einmal hin und sagst, ich will eine unendlich Stream-Flatrate für eine Film-Flatrate für 9,95 Euro. Das ist doch zu wenig. Ja, in Relation schon. Ich kenne jetzt da die Preise nicht. Also Kinopreis würde ich schon mal außen vor lassen, weil ich sag dann, dann warte ich, bis die DVD rauskommt. Das kann ich durchaus. Ich muss nicht ins Kino rennen. Ich brauche jetzt auch nicht die Kinoatmosphäre. Klar, ist große Leinwand geil, aber das ist es mir nicht wert. Mir wäre es sogar wert, wenn die Qualität mal stimmen würde. Gehst ins Kino oder siehst du irgend so ein verwaschenes Bild, denn du bist dann wieder hier in Düsseldorf im UCI bei einem 4K-Projektor mit 23.1 Sound, dann zahlst du wieder Aufpreis. Das ist doch, ich finde das alles so intransparent mittlerweile. Entweder im Kino ist auch noch alles voll mit Honks. Ich rede mich ja auch nur auf, weil ich es eigentlich nicht richtig beurteilen kann. Ja, man kriegt ja immer nur so Häppchen vor. Wir haben die Politik durchschaut, Tom. Ja, ich schreibe mich nur auf hier, weil ich blick's nicht, ey. Ja, genau. Ja, deshalb regt's mich so auf. Ich persönlich, mein Gefühl sagt mir, es ist einfach zu billig und es kann nicht sein, dass ein Lied 90.000 Mal gehört wird, also wirklich dediziert angeklickt wird. Ja, und dann, kriegst du nur 8 Pfund dafür. Das finde ich, ist, mein Gefühl sagt mir, ist zu wenig. Ob es denn wirklich so stimmt, ob er der Typ übertrieben hat. Es gab. Und das kann ich nicht sagen, ja. Aber es ist einfach intransparent. Und das finde ich merkwürdig. Ich weiß nicht, wo das Geld landet, aber scheinbar landet es in vielen Fällen nicht beim Künstler. Und ich finde, wenn jemand dafür arbeitet, das machen die Leute ja nicht irgendwie zum Spaß. Die wollen da ja auch von leben. Ja, und deshalb finde ich das zu wenig. Und gestern gab es irgendwie ein Medienradio, das ist auch so ein Podcast, da ging es um einen Typ, der Autor ist und einfach mal Buch selbst geschrieben, also er hat wohl schon Erfahrung und kennt sich aus und ist wohl Drehbuchautor, hat aber gesagt, ich will jetzt mal was Eigenes machen und hat angefangen, so ein 7-teiliges E-Book zu schreiben. So jeder Teil a 200, also so Roman, ne, ein bisschen vom Prinzip hat er erzählt, wie halt die Serien, die wir hier die ganze Zeit besprechen, wo halt nicht wie früher die Serien, die einzelnen Kapitel in sich abgeschlossen sind und dann geht's wieder los, halt, sondern halt so eine Weiterentwicklungshandlung über diese ganze Zeit. Und der hat halt gesagt, ich mache das alles selber, schreibe das selber, mache keinen Verlag dran und vertreibt das irgendwie über Amazon Kindle direkt und noch über verschiedene andere E-Book-Dienste. Und der hat irgendwie 90.000 E-Books verkauft, hat sein Buch angeboten für 99 Cent und hat 30.000 Euro eingenommen. Ja, hat aber ja, hat aber jetzt auch schon vorgeschrieben gehabt. Also er hatte gemeint, er hat die ersten drei Teile, a 200 Seiten gab es schon. Er hat die letzten drei Jahre jeweils im Sommer einen Teil geschrieben und veröffentlicht. Mhm. Er hat die ersten drei jetzt irgendwie am Stück veröffentlicht oder ist noch am Veröffentlichen und die anderen kommen danach. Ja. Ist irgendwie auf den Amazon Kindle Pay Charts, ich glaube auf Platz 1. Also hat komplett Grisham abgehängt, King abgehängt, alle großen Autoren. Und ja, ist halt mit 90.000 verkauften E-Books auf Platz 1 der Amazon Kindle Charts. Hat 30.000 Euro gemacht damit. Ja, ich meine, auch da schon irgendwie die Relation, ja. Du kriegst 70% von dem Kaufpreis. Du schreibst ein E-Book, ich meine, scheinbar, du schreibst zu irgendeinem neuen Thema irgendein super cooles Handbuch. Ganz brandneues Thema, ein Tech-Thema oder irgendwas, ja, oder eine neue Methode zu stricken, zu häkeln, keine Ahnung. Und du schreibst da 20 Seiten drüber, ist ein cooles Buch. Verkaufst es für $1, du bekommst davon 70 Cent, 20.000 Leute interessiert es, dann hast du mal ruckzuck echt Schotter gemacht, ja. Und das finde ich, das steht Station. Aber wenn du ich drücke ins Album, Album Tom, über ein Jahr oder ein halbes Jahr, lass mich jetzt zu Ende. Nein, warte. Wir nutzen die kurze Pause für einen Skype-Reconnect, weil die Verbindung einfach für die Füße war, aber jetzt geht er nicht mehr ran. So, ja. Ich wollte mal gucken, weil Skype... sprichst du mich? Hier kam gerade nur noch dumpf an. Ach so. So, ja, jetzt klingst du wieder klarer. Ja, jetzt habe ich mich auch wieder abgeregt. Also ich meine, wenn du mal letztens von einem Dollar verkauften E-Book... Ist es jetzt wieder besser, oder? Nee, aber lass mal einfach kurz einpendeln. Okay. Pendel. Und dann setzt sich dann einer ein halbes Jahr lang oder ein Jahr lang an ein Album und macht Musik und kriegt dann, weiß ich nicht, also echt wenig Geld dafür, weil die es so billig raushauen und weil die dann nichts. Das kann einfach nicht sein. Ja, das finde ich, mein Gefühl sagt mir, dass da passt irgendwas nicht. Ja, warte mal, einmal probiere ich es noch und dann gucken wir nochmal. Das ist alles Rotze. Irgendwie ist uns das... Skype hat das 1-Stunden-Podcast-Limit. Das ist unser eingebauter Timer. Ich glaube auch. Ach, das wird von Mal zu Mal schlechter. Ja. Naja, egal, machen wir so weiter. Warte mal, ich bin gleich wieder ganz kurz, ja? Ganz kurz. Ja. Warte mal ganz kurz. Jetzt versucht er es nochmal. Trick 17 hier. Naja, so bringen wir zumindest mal eine Gemütspause rein. Werden wieder ein bisschen ruhiger. Drücken wir auf Anruf annehmen. Und schauen mal, ob das jetzt ein bisschen besser ist. So, ach, jetzt höre ich dich dumpf. Dumpf? Oder ist jetzt wieder besser? Jetzt höre ich dich wieder gut. Ja, passt. Okay. Ja, gut. Sehr schön. Jetzt ist natürlich mein Elan auch vollkommen weg in dem Thema, ja. Tja, jetzt sind wir wieder ein bisschen... Ich habe gemeint, jetzt benutzen wir die Pause einfach nochmal, um durchzuatmen. Ja. Ja. Nein, ich reg mich über das Thema auf. Das spielt, ich gebe das ja offen zu, da spielt wirklich ein Teil rein, dass ich das einfach nicht verstehe, diese ganzen Modelle. Und das, mir fehlt da so die Relation. Ja, und ich gebe ja auch zu, dass es in diesem Achtung, hier so volles Hochtrauen und in diesem digitalen Zeitalter noch kein Modell gibt, das irgendwie da passt und das die Leute zufriedenstellt. Aber so ein Dienst wie Spotify, wenn man da mal ernsthaft drüber nachdenkt, kann nicht die Lösung sein, nicht für den Preis. Dann lohnt sich es irgendwann nicht mehr, Musik zu machen. Ja, aber ich meine, früher gab es ja auch mal irgendwie die Napster Flatrate, als die sich kommerzialisiert haben. Was hatten die gekostet? Die hat das Gleiche gekostet, oder? Das manchmal so die Preis. Teurer. Ja, alles kostet auch heute 10 Euro. Ja, egal, 10 was du kostest. Monat, 10, das, 12 Euro. Ja. Aber du kannst doch nicht für 10 Euro den kompletten Musikbestand auf der Welt hören können. Das geht doch nicht. Da verdient doch keiner mehr was. Damit reduzierst du den Anteil der Kunst, die geschaffen wird. Die Leute müssen auch von was leben. Ja, aber wird Kunst nicht um der Kunst willen geschafft? Weil Kunst hat doch keinen Sinn. Außer Diskussion anzuregen, ob aber es wenn Kunst du irgendwas ist nicht. Und wenn, ja, wenn, aber, wenn, wenn, wenn ja, du musst deiner den Kühlschrank Kunst, aber auch irgendwie voll kriegen. Ja, aber wir machen ja hier unsere Kunst auch nebenbei. Ja, ich hoffe, dass mal irgendwann hier die 10.000 Euro reingeflattert kommen. Ja, hier durchs Fenster reingeflattert. Jetzt weiß ich auch, wie die auf den Namen gekommen sind. Ja, wenn das in Schweden oder wo die herkommen genauso heißt. Da kam das Geld reingeflattert. Das war ein Schweizer? Schweden, Schweizer, ist ja alles gleich. Tja, ja, aber nee, das, ja, Also ich finde einfach, das kann nicht sein, die Relation stimmt einfach nicht. Ja. Und das sage ich nicht, weil ich selber Musik mache, sondern weil ich einfach, weil ich persönlich finde, dass das nicht sein kann, dass ich mir 16 Millionen Lieder für 10 Euro im Monat anhören kann, wie ich lustig bin. Aber jetzt geht's ja weiter in Level 3, ist jetzt irgendwie, wenn du Musiker bist und hast bei Facebook eine Page, dann gibt es jetzt auch irgendwie eine Anhören-Funktion, wo du dich auch gleich mit diesen ganzen Streaming-Services connecten kannst. Kannst du dich selbst noch weiter vermarkten. Ja, und die einzigen, die daran verdienen, ist der Hansel von Spotify und der Mark Zuckerberg. Die haben sich connected an RDO, an Spotify, an Simfy. Und alle Leute, die 10 Euro bezahlen, können sich auf einmal wieder alles anhören. Ja, das ist so, ja, kauf dich frei für 10 Euro und hör dir alles an. Ich finde das einfach nicht gut. Das geht einfach nicht. Ich meine, die Leute stellen ja viel auch kostenlos online heute, weil einfach die Mentalität das irgendwie vorgibt. Und weil du coole Sachen kostenlos verfügbar machen musst, um erstmal bekannt zu werden, weil es einfach so sackviel gibt, weil das ganze Vertriebsmodell anders ist. Aber ich meine, du kannst doch nicht irgendwie dein ganzes Leben lang für 5,80 Euro Musik machen, auf Tour gehen, ein bisschen Merch verkaufen, hoffen, dass die Leute auf deine Tour gehen, damit du dann irgendwie irgendwann, wenn du keine Musik mehr machen kannst, irgendwie, keine Ahnung, 20.000 Euro zurückgelegt hast und dann guckst, was du machst, wenn die mal weg sind. Das kann es einfach nicht sein. Du hast halt die großen Absagen, wenn, wenn du jetzt irgendwie Internetprogrammierer bist und machst jetzt irgendwie die tolle Webseite für Amazon, ne? Dann kriegst du da dein Geld für und nur weil Amazon jetzt toll ist und alle dein Interface benutzen, kriegst du doch auch kein Geld mehr, wenn du nicht mehr arbeitest dafür, dass du die tolle Webseite gemacht hast, die alle benutzen jetzt. Ja, natürlich, aber ich meine, du hast einen Stundensatz und dann machst du das. Ja, wenn ich sage, ich habe ein Album geschrieben, dann sage ich, mein Album kostet 5 Euro. Und nicht einen Cent. Ja, und diese Möglichkeit hast du aber nicht mehr, wenn du dein Zeug für Spotify freigibst. Ich finde das mit dem Skype gerade irgendwie derbe. Warte mal, ich finde das mit dem Skype gerade irgendwie derbe, weil das so ein schönes Thema ist. Und jetzt haben wir wieder so einen rotzigen Sound. Das ist blöd. Aber egal, oder? Ändern können wir es jetzt nicht mehr. Ich mein, jetzt reg ich mich auf über Skype. Dieses Skype, ne, wird hier von Microsoft gekauft und versaut uns die Podcasts. Und geht nicht. Ja. Echt, ey. Das ist die GEMA, die funkt gerade dazwischen. Spotify. Wir werden hier Störsender. Nee, echt, ich meine, wenn du sagst, du programmierst für Amazon eine Webseite, sagst du, ich mach das für einen Stundensatz von 100 Euro, weil davon kann ich leben. Und dann machst du das halt irgendwie 4 Wochen lang, mal 8 Stunden, 800 Euro, mal 4 Wochen, ja. Und dann hast du deine Kohle, die du sagst, das ist mir die Arbeit wert. Ja, und wenn du ein Album produzierst, dann machst du ein Album. Warte doch mal, ich habe ein halbes Jahr am Album geschrieben und 5 Euro will ich dafür haben. Dann kannst du es auch machen. Dann sagst du, okay, vielleicht kaufen sie nur 5, dann war es halt eine Scheißarbeit. Amazon sagt, ey, du lieferst Scheiße, bezahle ich dir nicht. War nicht im Auftragsbuch. Aber dann kaufen 100.000 Leute oder 90.000 Leute mein Album für 5 Euro. Das ist okay, aber nicht irgendwie 90.000 Mal angehört, 8 Pfund bekommen. Ja, dann musst du es halt irgendwie alles selber machen. Dann musst du halt irgendwie scheißt du auf den ganzen Vertrieb und hostest halt selber, sorgst dafür, dass du in den Streaming-Diensten drin bist. Ich habe ja selber mal irgendwie so spaßeshalber so ein bisschen Elektromucke gemacht und ich habe das bei Last.fm hochladen können, da können es die Leute streamen, anhören, können es runterladen. Ich hätte das auch da bezahlbar runterladbar machen können. Ich könnte mich jetzt selbst irgendwie auf Facebook promoten und sonst was. Ich brauche ja diese ganzen Zwischenhändler vom Prinzip fast gar nicht mehr und die sind ja die sich die Taschen voll machen, weil beim Künstler kommt ja nicht wirklich viel an. Und aber ob jetzt da ein Spotify steht, die sich die Taschen voll machen, oder ob da jetzt irgendwie ein Sony-Label, welches eine CD presst, das Prinzip ist ja eigentlich das gleiche, ne? Ja, also ich meine, Vertrieb ist in dem Fall Spotify für dich. Ja, also einfach die Plattform. Und das stimmt ja, was du machst. Ich meine, bring die Leute auf deine Webseite, so wie Radiohead, und sag, kommt auf meine Webseite, gebt mir einfach so viel Geld, wie ihr wollt. Und die haben auch Millionen mit diesem Album gemacht, mit ihrem In Rainbows-Teil, obwohl sie sagen, bezahl doch, was du willst. Das hat auch funktioniert. Das funktioniert aber einfach nicht bei jeder Band. Ja, und irgendwas wollte ich jetzt gerade noch sagen, auf den Punkt, den du gerade gesagt hast. Du musst dich auch nicht bei Spotify anmelden. Natürlich musst du nicht, es steht dir frei. Und im Endeffekt kann man vielleicht sogar Spotify überhaupt keinen Vorwurf machen, weil die sich ja mit Sony, mit EMI, mit sowas zusammengesetzt haben mit den verschiedenen Labeln und gesagt haben, was ist der Preis, auf den wir uns einigen können? Und dann sagen die ja so und so und dann sagen die, okay, dann kostet das 10 Euro und dann ist gut. Also eigentlich hätten die Labels vielleicht sagen müssen, ja nee, für den Preis schon mal gar nicht. Dann hätten die 2 Millionen Songs im Repertoire und keiner würde es kaufen. Scheinbar haben die ja gesagt, wir sind zufrieden damit. Ja, aber dann macht sich wahrscheinlich wieder Sony die Taschen voll und eben kriegt der Künstler wieder nichts von. Ja, aber das ist jetzt wieder nur Spekulation, weil ich weiß es nicht. Und deshalb regt es mich schon wieder auf. Gibt so viele Möglichkeiten, ja, aber ich meine. Tja. Ich sag jetzt nichts mehr, weil ich erstmal will, dass du dich wieder abregst. Ach, ich reg mich da. Ich bin jetzt gar nicht so emotional aufgeregt. Also aufregen ist anders, dann würde ich jetzt irgendwie. Aber ich finde es einfach. Ich finde es einfach zu einfach. Man macht es sich ja zu einfach. So, hey, ich zähle mich dazu. Wie gesagt, ich fand Spotify ja echt cool am Anfang. Nur wenn man mal drüber nachdenkt, kann das eigentlich nicht sein vom Preis. Und jetzt wiederhole ich mich nicht mehr. Jo. Meine Fresse. Tja. Ich hab mich noch nie so enragiert in einem Podcast. Ja, das ist doch schön, weil das zeugt davon, dass du mit vollem Herz dabei bist. Hast du noch was auf der Themenliste? Ach, 1000 Sachen. Komm, dann machen wir eins. Nächste Woche durchmachen. Ja, das ist eins noch. An die Purple Panda hatte ich schon. First Person Tetris. Hier kannst du verlinken. firstpersontetris.com. Das ist schön. Das ist Tetris, da dreht sich der Monitor die ganze Zeit, der Bildschirm die ganze Zeit und ist voll komisch. First wie? First Person Tetris. Genau, ist voll lustig. Was habe ich denn noch? IKEA bringt einen Fernseher raus. Oh ja, stimmt, das habe ich auch gehört, mit 2.1 Sound. Ich weiß jetzt gar nicht, was? 2.1 Sound? Ja, genau, 2.1 Sound, aber irgendwie so Smart-TV-Kram, also irgendwie kannst du ja irgendwie halt direkt schon irgendwie connecten mit Netzwerk und bla, und ist halt gleich noch ein Schrank mit dabei. Wie heißt das Ding? Uplever. Uplever. Okay. Uplever. Utoya. Oh. Ansonsten habe ich nur noch hier in Dubai gibt's so ein cooles Device. Das kannst du dir kaufen. Das ist der Pizza-Notfallknopf. Dann gibt's irgendwie Pizza-Bringdienst, so wie hier Joey's oder sowas, ne? Bei denen kannst du so einen Magnet-Button bestellen. Den kannst du dir an den Kühlschrank hängen. Und wenn du drauf drückst, dann wird deine Lieblingspizza bestellt. Du kriegst eine SMS, dass es eingegangen ist. Und sie kommt zu dir nach Hause. Pizza-Notfallknopf, der. Gesichtskirmes sagt: Lass uns lieber über mein Praktikum in der Wohngemeinschaft für Behinderte reden. Ich brauche Tipps. Hol dir doch mal ins Stream. Praktikum in der Wohngemeinschaft für Behinderte. Was denn? Ja, kann ich nichts zu sagen. Das ist die Frage. Ich hab mein Zivi an einer Schule für behinderte Kinder gemacht. Aha. Ja. Das war die Erfahrung meines Lebens. Was waren da die Aufgaben so von dir? Von der Busbegleitung und Kinder beruhigen, weil sie irgendwie ständig Krämpfe bekommen, über Kotze aufwischen, bis Hintern abwischen, Kinder wickeln, füttern, wegtragen, alles. Na, da habe ich es mit Essen auf Rädern ja ganz gut gefunden. Es war ein bisschen unstressiger. Also durch die Gegend fahren, Essen abliefern, fertig. Ja. Ja, Junge, Junge, ich kann die Geschichten erzählen. Ey. Das war, also das hat mich echt, über die ersten 3 Monate hatte ich echt Probleme. Vorher hast du mit nichts da zu tun gehabt. Du kommst hier gerade aus der Schule und musstest dann irgendwie bist du auf einmal da. Ich habe mich zu spät drum gekümmert, deshalb hatte ich keinen, ich sag mal, stressfreien Job irgendwie als Hausmeister oder sowas. Warst du in Wetzlar? Auch? Nee. Ah ja, in Wetzlar, in diesem Trainingscamp da, Bootcamp für... Bootcamp für Zivis. Gott, da kann ich dir auch Geschichten erzählen, du, meine Fresse. Das, dieses Bootcamp für Zivis in Wetzlar war der Grund, warum ich nie mit Kiffen angefangen habe. Ja, weil ich dort so viele kaputte, weil ich mit so vielen kaputten Leuten da gewesen bin, die alle so nichts mehr gepeilt haben, weil die so zugedrogt waren, habe ich gedacht, ich trinke weiter mein Bierchen und werd nie so doof wie die. Ja? Musstest du nur eine Woche hin oder musstest du 3 oder sowas? Eine Woche. Oder nur ein Wochenende oder so. Es war gar nicht so. Ich glaube, nur ein Wochenende war das. Nee, Wochenenden haben die zu, da kann man entweder heim oder da bleiben. Okay, also ich weiß nicht, es war nicht so lange. Eine Woche. Also, war es vielleicht eine Woche, ja? Ja, ich war da auch nur eine Woche. Echt, eine Woche war das? Mhm. Das war, ich glaube, entweder eine oder 3 Wochen. Okay, krass. Das kam einem, es war halt relativ gepackt und ja, ein, zwei Sachen waren auch ganz interessant. Aber ja. Ja, das ist halt, du wirst halt irgendwie, also das ist ganz krass, die ersten 3 Monate, ich habe wirklich lange gebraucht, bis ich mich daran gewöhnt habe, und die dann auch, ich meine, die einige haben was kapiert und viele kapieren halt nichts, viele sagen irgendwas und du lernst halt mit der Zeit irgendwie erst zu verstehen, was sie eigentlich wollen, oder dass du einfach gar nicht verstehen kannst, was sie wollen, und dass du die einfach nur, also dass du eigentlich nur versuchst, also so ein bisschen Freundlichkeit denen gegenüber zu bringen. Ich meine, im Endeffekt sind es ja auch so Menschen, die fühlen genauso wie du und ich, und viele, die sich gar nicht artikulieren konnten, haben sich versucht auszudrücken, und das war eigentlich wie so ein kleines Kind. Du behandelst ihn einfach weiter wie kleine Kinder im Endeffekt und machst Späße mit denen, und dann siehst du, wie die reagieren. Und das war echt irgendwie, also du musst dich da echt so irgendwie da reinfinden. Für mich war das unheimlich schwierig, weil es einfach kein Umgang ist wie mit einem Menschen, mit dem du so auf einer rationalen Ebene kommunizieren kannst. Aber es hat mir am Ende, als ich gehen musste, fand ich es echt traurig, und ich habe die echt so irgendwie ein bisschen ins Herz geschlossen, weil das war man fühlt sich wahrscheinlich auch irgendwie voll übel, wenn du dann halt auf so einer niederen Ebene irgendwie die Kommunikation betreiben musst, obwohl du es gerne anders, ja. Ja, aber ich glaube, du hast jedes Recht, zu denen ehrlich zu sein und sagen so, hey, sorry, ich verstehe dich nicht und glaube aber, dass du das und das von mir willst. Und dann versuchst du es halt, weil du kannst mit denen ja, also wenn die gar nicht reden können, kannst du natürlich nicht kommunizieren. Ja, und ich glaube, die wissen auch, dass das nicht geht, geben sich da vielleicht alle Mühe. Du weißt nicht, was in deren Kopf los ist, aber du behandelst sie wie ein ganz normaler Mensch und sagst, hey, sorry, ich verstehe dich nicht. Aber versuchst dann irgendwie auf sie zuzugehen und versuchst halt Dinge zu tun, die sie potenziell mögen können. Du wirst merken, ob sie es dann mögen oder nicht. Und so pendelt sich das dann ein. Ja, vor allem und die merken das ja auch. Ja, vor allem du behandelst ja auch mehr oder weniger alle gleich, weil du davon ausgehst, dass deren Wahrnehmung auch allen ja, gleich eingeschränkt ist. Das machst du am Anfang. Das machst du später, lernst du sehr wohl die Eigenheiten von den Leuten kennen. Also die haben auch ihre Eigenheiten, das darf man nicht unterschätzen. Ja, das ist echt, das ist ein Riesending. Ja? Also. Ich habe es halt nur mit alten Leuten mitgekriegt. Also und bei mir beim Zivildienst war irgendwie ein Altenheim mit da angeflanscht bei der Essensauslieferung, ne? Wo wir halt auch irgendwie so einmal am Nachmittag Dienst hatten und morgens so Frühstücksdienst noch, bevor wir auf Tour gegangen sind. Ne? Da hatte ich halt mit alten Leuten zu tun und mit Debilen oder Senilen oder sowas. Aber jetzt halt nicht wirklich mit Behinderten. Das ist ja dann auch nochmal was anderes. Wobei so ein bisschen kannst du ja so Senilität auch damit vergleichen. Weil da hast du ja auch einen vollwertigen Menschen, der nur von der Wahrnehmung her eingeschränkt ist. Ja. Das ist ja beim geistig Behinderten eigentlich ähnlich, ne? Ja, also was da genau der Unterschied ist, weiß ich. Ja, aber jetzt so glaub, von meiner Sicht her. Also ich sehe das eigentlich so, dass halt der geistig Behinderte meistens eine eingeschränkte Wahrnehmung oder Verarbeitungsfähigkeit hat und das Gleiche halt, oder was heißt das Gleiche, oder das, ja, aus meiner Wahrnehmung halt bei einem alten Menschen, bei einem seminilen Menschen halt, ja, ähnlich. Ja, ich sehe das halt ähnlich, oder ich beurteile das aus meiner Perspektive ähnlich. Ja. Weil ich ja, mich klar, halt aber auch nicht reinversetzen kann. Ja. Ja, das stimmt. Ich weiß ja nicht mal, wie du denkst. Ja, ist auch gut so. Ja. Naja, das ist echt, also es war echt abgefahren. Gott, ey, da gab's Kinder, da war eine, die hat sich immer selber zerkratzt, die konnte auch nicht reden, hat sich aber immer selber zerkratzt und hat immer nur in einer Ecke gestanden und hat dann, da musstest du mal aufpassen, dass kleinere Kinder nicht in der Nähe kommen, weil die denen dann immer in den Kopf gebissen hat oder so. Und dann ist sie irgendwann mal ausgebüxt, weil das Tor offen gelassen war. Und du weißt, dass sie eigentlich an jeden anfällt, wenn irgendjemand zu nah kommt. Und dann ist sie da draußen in der Stadt rumgelaufen. Und dann mussten die erstmal eingesammelt werden. Da sind Polizeihubschrauber gekommen, haben wir die gesucht und den auch gefunden. Aber da waren echt krasse Fälle dabei, Junge. Da war dann, oh ne, das ist so ekelhafte Sachen. Also es hat mich schon ganz schön geprägt damals. Ja, weil du halt auch irgendwie gezwungen bist, dein eigenes Verhalten irgendwie dir anzugucken, zu reflektieren und zu ändern, wenn du in Kommunikation gehst oder sonst was, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, Gott, ey, ich ging so die ganzen Bilder durch den Kopf wieder. Reg ich mich nur wieder auf hier. Nee, wir mussten halt oft die Bustour begleiten zu zweit, so ein ganzer Bus voll behinderter Kinder, wo jeder irgendwie seine Eigenheiten hat. Vorne saßen immer die krassen Problemfälle. Da war einer, der war, ich weiß gar nicht, der war bestimmt 14, 15, sah de facto aus wie ein Fünfjähriger, hatte einen, ich weiß gar nicht, wie das genau heißt, also so einen Schlauch, hatte zu viel Hirnflüssigkeit und hat einen Schlauch vom Hirn durch den Körper in die Blase. Da wurde die Hirnflüssigkeit in die Blase geleitet. Das wird dann abgeleitet, ja. Das genau. Habe ich auch schon mal gesehen. Schand oder so heißt es, ich bin mir nicht sicher. Und der hat ständig Krämpfe bekommen. Und Krämpfe, wo er auch nicht mehr geatmet hat. Der hat dann im Bus gesessen, hat dann irgendwie auf einmal gesagt, so, oh, Krampf, Krampf. Und dann musstest du, dann hat er verkrampft und dann hat er einfach so eine halbe Minute nicht mehr geatmet. Einfach nur so, Doch stimmt, ich hatte und nichts mehr gemacht. Da musstest du den beruhigen und immer so auf die Schulter so, hey, wird alles gut und so. Und irgendwann hat er wieder locker gelassen und ist dann eingeschlafen. Und irgendwann ist es so voll mechanisch. Also du denkst so, oh Gott, was ist denn, wenn er jetzt wirklich gar nicht mehr atmet? Und dann sagen alle, nee, du wirst schon, beruhigt den einfach, dann wird es schon. Aber was ist, wenn er das mal nicht getan hätte? Also das ist voll merkwürdig. Ja, es ist, also da waren Situationen bei, wo da musst du erstmal mit klarkommen. Ja, oh Gott, da schreibt gerade eine Masopilami, schreibt, hattet ihr einen Snuselraum? Ja, wir hatten einen Snuselraum. Was ist denn ein Snuselraum? Der Snuselraum, da wollte immer jeder Zivi rein. Das gab irgendwie, einmal am Tag durfte ein Kind in so einen Snuselraum. Das war ein abgedunkelter Raum mit einer Anlage drin, mit einer Schaukel, wo du so billig Ambient Natursound Chill-CDs laufen hattest. Wie dieser Beruhigungswassertank in dieser Sinnesfolge. Genau, ja, und da war ein Wasserbett drin und dann hast du das Kind aufs Wasserbett gelegt und es war so teilweise so Lichter und ja, Farblicht, genau. Und dann haben die halt auf dem Wasserbett gelegen und konnten sich da entspannen oder konnten schaukeln und der Musik zuhören. Das war halt auch als Zivi immer voll super. Jeder wollte da immer rein. Musst du auch GEMA abführen für die Musik? Snuselräume werden jetzt 1000% teurer. Keine Snuselräume mehr hinten wegen GEMA. Genau. Kein Snuselraum mehr. Das Wasserbett war immer super. Snuselraum, ja. Der Snuselraum, mein Gott. Ach, das mit dem Skype heute ist aber echt mies. Naja, kann man nichts machen. Tja. Gesichtskammer schreibt, einer hat sich bei uns selbst blind geschlagen. Eine Fresse, ich kann mir das schon vorstellen. Ja, ich habe gerade nochmal überlegt, so die einzige Erfahrung oder engeren Kontakt mit Behinderten war in der 10. Klasse hatten wir eine in der Klasse, die durch Sitzenbleiben irgendwie zu uns gekommen ist, die im Rollstuhl saß, körperlich behindert war und irgendwie geistig so ein, was hatte die denn gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr. Die konnte halt nicht sprechen und war bewegungstechnisch eingeschränkt, war aber im Kopf eigentlich so weit klar, dass sie normal denken konnte, aber konnte halt Kommunikation nur so betreiben, dass er halt irgendwie was auf dem Zettel geschrieben hat. So Stephen Hawking-mäßig. Ja, aber... ja, schon, aber ich glaube, es ist halt nicht die Krankheit gewesen, die ja Hawking gehabt hat. Ja. Aber halt vom Krankheitsbild eigentlich ähnlich. Also die hat die Arbeiten normal mitgeschrieben, hat halt immer irgendwie länger gebraucht oder sonst was. Die hat allerdings irgendwie... Ja, die hat es halt insofern gecheckt... Die Behinderung so auszunutzen, um sich selbst Vorteile zu verschaffen. Und das war halt nicht immer irgendwie fair und deswegen hat die sich innerhalb dieses Jahres nicht wirklich beliebt gemacht. Aber ich hatte nicht wirklich viel mit der zu tun und ich krieg die Geschichte nicht mehr zusammen. Ist ja in NRW, haben sie das jetzt gemacht, dass du irgendwie in jeder Grundschule, glaube ich, schon immer so, also die lösen die Sonderschulen auf. Und in jede Grundschulklasse kommen ein oder zwei von diesen Sonderschulen, dass sie integriert werden. Finde ich auch krasser Plan, ne? Freundin ist Lehrerin und ich meine, die hat eine Ausbildung für Grundschüler. Und auf einmal kommen da Sonderschüler rein, die sich sonst wie benehmen potenziell. Und dann muss die jetzt auch mal mit fertig werden und muss die dann auf einmal in die Klasse integrieren. Das ist schon krass. Da frage ich mich immer, wie weit kann diese gutmütige Integrationsgedanke eigentlich gehen, ne? Solange es nicht irgendwie auf Kosten der anderen Kinder geht, finde ich das okay, aber wenn auf einmal irgendwie der Unterricht darunter leidet oder die Kinder ständig verdroschen werden oder was auch immer da passiert, finde ich, dann hat irgendwie die Integration dann auch mal so ihre Grenzen. Ja, es kommt halt, glaube ich, aufs Verhältnis an und ob du das dann noch irgendwie gewuppt und gemanagt kriegst. Ich meine halt, der brauchst du ja auch, wenn du jetzt ein normaler Lehrer in Anführungsstrichen bist, halt schon irgendwie professionelle Hilfe, um das mal irgendwie gewuppt zu kriegen, ne? Ja, ich weiß nicht, ob der Plan ist, dass sie irgendwie noch zusätzliche Kräfte da haben, aber hatte sich nicht so angehört von ihr, dass das überall der Fall war, sein wird. Das ist vielleicht am Anfang so, aber das wird nicht immer so sein. Der Chat sagt gerade, Deutschland ist eines der wenigen Länder, in denen Behinderte eine eigene Schule haben. Okay. Ich glaube, die EU hat das ja beschlossen. Es war ja so eine EU-Regelung, die gesagt haben, das ist nicht menschenrechtskonform, dass die nicht mit den anderen zusammen Unterricht machen dürfen. Das ist eine EU-Verordnung, dass das so sein muss. Kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. Tja. Ja, das ist schon krass, krasses Thema. Jo. Ja, jo. Ich merke schon, du bist jetzt irgendwie ein bisschen abwesend, ne? Na, eben gerade noch, weil nach uns die anderen Kollegen auf den Stream gehen und ich nur zumindest mal nachgefragt habe, ob die schon da sind oder noch nicht da sind, weil die irgendwie auch planmäßig zwischen 10 und 11 loslegen wollten und haben gesagt, die warten, bis wir fertig sind. Aber da ist noch keiner und machen wir halt noch gerade, solange da noch keiner was sagt. Okay. Jo. Jo. Ja. Kannst du ja mal einplanen für nächste Woche, das Gesichtskirmes, was er erzählt über seinen Zivi-Einsatz, oder? Dann wirst du live damit konfrontiert, dass es gar kein Typ ist. Nee, also du und er, ohne mich. Ach so. Nee, wenn dann mit dir. Alles hier nur. Nee, ich schalte dann weg, wenn der da online geht. Auf Sendung gehen? Das finde ich schon wieder beschimpft von dem Typen. Ach, guck mal hier, ich kann noch runterscrollen. in meiner Themenliste. Ich dachte, die wäre schon fertig, aber da stehen ja sogar noch welche. Was wäre denn der Internetdienst, über den du am traurigsten wärest, würde er abgeschaltet werden? Spotify. Ja, ernsthaft? Also jetzt nicht sowas Dienst wie E-Mail oder sonst was, sondern wirklich schon sowas Spotify, Facebook, Twitter. Ein Bezahldienst oder jetzt zum Beispiel der illegale Sky-Fußball-Stream. ach Gott, was wäre denn, oh mein Gott. Wikipedia. Fällt mir jetzt spontan an. Ich weiß noch nicht mal, ob Wikipedia, ob ich das als Dienst einordnen würde. Habe ich mir auch überlegt, aber sehe ich eigentlich noch nicht mal irgendwie als Dienst. Okay, warte, was muss ich gucken, was ich jetzt so regelmäßig surfe. Pornhub, YouPorn, nee. Die YouPorn-Uploader. Der YouPorn-Uploader. Was ist denn das? Instagram. Boobstagram. oh Gott, was siehst du denn als Dienst? Als Dienst würde ich sowas sehen wie Twitter. Als Dienst würde ich sowas sehen wie Facebook dann noch ein. Eigentlich auch, weil da ist der Content die Nutzer. Und bei Wikipedia ist ja der Content statisch da. Was? Bei Wikipedia ist der Content da, auch wenn jetzt alle weggehen würden. Bei Facebook wäre der Content dann weg, weil Facebook ja die aktuelle Sicht auf das Ding ist. Naja, Moment mal, also ich meine, Facebook hat auch einen Stand jetzt. Wenn keiner mehr was schreibt, hat es auch einen Stand jetzt. Wikipedia hat auch einen Stand jetzt und hat jetzt gerade schon wieder einen anderen Stand. Ja, ja, aber Facebook ist morgen total uninteressant, während Wikipedia nicht mehr uninteressant ist. Ja, das ist jetzt ein Dienst und nicht Dienst. Das eine ist ein uninteressanter Dienst, das andere ist kein uninteressanter Dienst. Nee, das eine ist ein Dienst und das andere ist Content. Also für mich ist Facebook ein Dienst, um Leute miteinander zu verbinden. Wikipedia ist ein Projekt, an dem Leute zusammenarbeiten und hinten was rauskommt. Bei Facebook kommt kein Produkt raus, sondern da ist Facebook das Produkt. Während bei Wikipedia halt die Enzyklopädie rauskommt. Also es ist meine Einschätzung. Also okay, was ich, ja, zum Beispiel, ich kann irgendwie nachvollziehen, aber ja, ich habe ja, hab mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht und so für mich persönlich wäre es irgendwie, glaube ich, dieses if this then that. Weil das ist gerade so der einzige Dienst, den ich nicht ersetzen kann, weil ich keine Alternativen habe und es würde mich am meisten einschränken. So, wenn irgendein Messenger wegbricht, Google Plus, nehme ich einen Facebook Messenger. Wenn Flickr als Bilderhosting-Service wegbricht, gehe ich zu Google irgendwas. Wenn Last.fm wegbricht, gehe ich zu Spotify. Wenn RapidShare wegbricht, gehe ich zu Mega Upload. Aber das If This, Then That Ding, das ist so das Ding, wo ich mir denken würde, oh, wenn das irgendwie morgen nicht mehr geht, dann stehe ich doof da. Ganz ehrlich, ich, keine Ahnung, ich kann auch, wenn du morgens Internet abschaltest, kann ich trotzdem weiterleben. Ja, ja, klar, natürlich. Also, keine Ahnung, dann weiß ich echt nicht. Pirate Bay. Ich muss da auch ein bisschen überlegen. Ich gehe gerade durch meine Lesezeichen. Warte mal, ich gehe mal über die Oberfläche meines Handys. Das ist der Akku leer. Der Akku meines Handys. Nee, da überfragst du mich jetzt voll, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Da geht mir so ein bisschen die Definition von Dienst irgendwie ab jetzt. Also, ja, dann diskutieren wir weiter über Dienst versus Content. Ja, echt. Also ich finde, Wikipedia ist essentiell, das ist eine super Sache. Ja, bin ich aber auch bei dir, weil das auch meine. Es war eigentlich auch mein erster Gedanke, aber dann kam intern dieses. Der Online-Account meiner Bank. Ich habe nämlich eine Direktbank und die haben keine Filialen. Wenn der wegfällt, bin ich im Arsch. Ja, dann komme ich nicht mehr an mein Geld. Perfekt, besser hättest du es gar nicht machen können. Ja. Tja. Dann gebe ich noch eine App-Empfehlung. Eine App-Empfehlung. Ja, eine Empfehlung. Was habe ich gefunden? Mal sieht, wie lange ich schreite, ich habe es gefunden. Was habe ich denn gefunden? Gar nichts gefunden. Einen Scheiß gefunden. Echt? Sollst du dich nicht mal so mit dem Chat auseinandersetzen? Wir hatten auf der Arbeit, haben wir jede Woche ein Status-Meeting mal länger gemacht, haben wir mittlerweile nicht mehr, warum, weiß ich auch nicht. Und da hatten wir auch immer über die ganzen ernsthaften Themen diskutiert und am Schluss hatten wir immer Sonstiges und Sonstiges ist dann immer zur Empfehlung der Woche geworden. Und da durfte dann jeder irgendwie so eine App vorstellen, was er sich die Woche runtergeladen hat und durfte ein bisschen drüber referieren. Das war immer sehr lustig. Die Empfehlung der Woche. Ja, meine Empfehlung der Woche habe ich dir schon gegeben. Die gebe ich hier nicht. Ansonsten guck ich mal. Meine Empfehlung ist Instagram für Android. Nee, das kannst du nicht. Nicht? Nee, dann. Ich habe heute gelesen, Instagram, der Typ wollte erstmal. Du bist von Minute zu Minute schlechter hier. Wie kann ich das denn machen? Ja, du darfst hier nicht gleichzeitig uploaden. Nein, nicht. Ich habe gelesen, dass Instagram eigentlich 2 Milliarden wollte. Ja, habe ich auch gelesen. 2 Milliarden, hat. Wie krass. Wahrscheinlich Facebook, Zuckerberg gesagt, ja, ich gebe euch 0. Dann haben sie gesagt, okay, einigen wir uns in der Mitte. Ja, gut. Ja, warum nicht, ne? Ja. Ja, na gut, dann lassen wir es hier einfach mal locker ausklingen, oder? Locker ausklingen. Wir sind ja eh schon über der Zeit und so. Ja. Das war sehr aufregend. Ich kann jetzt bestimmt irgendwie nicht schlafen, weil ich noch so enragiert bin wegen allem. Ja, dann trinkst du noch einen Red Bull zum Runterkommen und dann klappt das schon. Ja, ich denke. Ja. Vielleicht hat Sven Regner ja auch den Podcast gehört. Was nochmal? Vielleicht hat Sven Regner auch den Podcast gehört. Findet mich jetzt total cool. Und ruft mich morgen an. Und schenkt mir endlich noch ein paar Vinyls von den alten CDs von Element of Crime, die ich nämlich suche, weil die so sackteuer. Kriege ich nicht. Tja, und jetzt, wo wir gerade gesagt haben, wir hören auf, haben wir auf dem Stream den offiziellen Hörer Peak. Und dann würde ich sagen, die sind ja jetzt haben nicht einen super Cliffhanger ja geschafft. Ne? Wer hören will, wie es weitergeht, der schaltet ein. Wir haben sogar schon den Termin nächste Woche Donnerstag, ne? Donnerstag, genau. Nächste Woche Donnerstag, dann um 9. Next week, Thursday. Ja, dann wünsche ich noch einen schönen Abend, eine schöne Woche und für die nicht mehr reinhören sollten, nächste Woche ein schönes Leben. Genau. Und geht mal alle schön kacken jetzt. Ja.